Das bedeutete die klar ausgesprochene Allgewalt des Christus quasi Präsens, des Jesuitengenerals, über den Vicarius Christi, den Papst. Gegenüber den Bischöfen verlangte und erhielt der Jesuitengeneral das Recht, in deren Bereiche überall Niederlassungen ohne ihre besondere Erlaubnis zu gründen. Diese blieben dem Ordensgeneral allein in allen Dingen unterstellt. Die bischöfliche Gewalt erstreckte sich nicht auf sie. Sie durften auch nicht zu kirchlichen Abgaben herangezogen werden. Die Bischöfen waren dem Ordensgeneral gegenüber von Anfang an ihre kirchlichen Hoheitsrechte genommen, die ihnen im Allgemeinen sonst gegenüber anderen Orden zustehen. Zitat: Die Gesellschaft selbst und alle ihre Genossen und Personen nehmen wir aus und sprechen wir frei von jeder Rechtsprechung und Strafgewalt der ordentlichen und geistlichen Behörden und nehmen sie unter unseren Schutz. Zitat Ende. Die von dem Orden als Priester ausgebildeten und von dem Jesuitengeneral blind anhängigen Jesuiten konnten ferner von den Niederlassungen des Ordens aus ohne bischöfliche Genehmigung und ohne deren Einspruch Recht gewärtigen zu müssen, das priesterliche Amt ausüben, predigen, die Sakramente verwalten und Beichte hören. Das Recht des ordentlichen Priesteramtes wurde zudem zu einem Vorrecht vor der Weltgeistlichkeit, da dem Orden ganz außerordentliche Ablassrechte eingeräumt waren, die jede ihrer Kirchen zu einer privilegierten Kirche, jeden ihrer Altäre innerhalb der übrigen Kirchen zu einem privilegierten Altar und sie selbst zu den begehrtesten Priestern und Beichtvätern machten. Hierdurch erhielten sie die Möglichkeit, das ahnungslose Volk der weltlichen Priesterschaft abzulisten. Sie konnten die Beichtkinder zu Generalbeichten veranlassen, das heißt, auch über den etwaigen Amtsmissbrauch eines Weltgeistlichen aushorchen, der durch den Probabilismus in seinen sittlichen Anschauungen wankend gemacht ist. Die Kenntnis solcher Vergehen der Geistlichkeit durch eine derartige Bespitzelung konnte in der Hand der Jesuiten ein umso größeres Machtmittel werden, als der Orden das Vorrecht hatte, Dispense für eine stattliche Reihe kirchlicher Vergehen zu erteilen. Der Jesuit hatte also die Möglichkeit, nicht nur den weltlichen Priester in seinem Amtsbereich lahmzulegen und seine Gläubigen unter seinen Einfluss zu bringen, sondern er konnte selbst das Schicksal eines Weltgeistlichen in der Hand halten. So lockerten diese Vorrechte des Jesuitenordens das Verhältnis zwischen der Gemeinde und ihrer Geistlichkeit und der bischöflichen Gewalt und setzten dafür Einfluss, Ansehen und Macht des Ordens. So stark wurde die Sonderstellung des Ordens der bischöflichen Gewalt gegenüber, dass selbst die Jesuiten, die als Weltgeistliche im Befehlsbereich des Bischofs angestellt wurden und ohne Prüfung angenommen werden mussten, nicht unter seine Befehlsgewalt gerieten, sondern dem Ordensgeneral allein unterstellt blieben. Muss doch auch der Profess schwören, falls er außerhalb des Ordens ein Amt erhält, in der Befehlsgewalt des Ordensgenerals zu bleiben. Diesen jesuitischen Priestern ist zudem ausdrücklich das Recht abgesprochen, sich über dessen Rechtsspruch je beim Bischof zu beschweren. Ja, die Sicherstellung des Ordens gegenüber der Weltgeistlichkeit geht so weit, dass jeder Priester, ganz wie jeder Laie, der je die Vorrechte des Ordens antasten würde, sofort exkommuniziert werden muss. Dank solcher Vorrechte wurde er ein unantastbarer, unangreifbarer Staat im bischöflichen Machtbereich. War er hierdurch mit allen Priesterrechten, ja Priestervorrechten ausgestattet, so erhielt er außerdem noch die Erleichterungen eines Bettelordens, in deren Reihen er heute noch gebucht wird. Mit dem Entstehen des Ordens begann der Kampf innerhalb der Kirche. Geschmeidig und kriechend zeigte sich Ignaz von Loyola gegenüber den Bischöfen, um nach Erreichung seines Zweckes ihnen anders entgegenzutreten oder sich berechnet hinter päpstliche Anordnung zu stellen. Die Mönchsorden schob er beiseite und schädigte sie, wo er nur konnte. Er hatte Erfolge im Kampf. Es waren aber überall nur Einzelerfolge. Er gab den Ordensgeneralen das Tridentiner Konzil 1545 bis 1563 Gelegenheit, in der Beherrschung der römischen Kirche einen großen Schritt vorwärts zu kommen. Der Jude und Papst Paul III. Ordnete die beiden spanischen Juden Leinitz und Salmeron als seine Sonderabgesandten dorthin ab, obschon im Übrigen auf dem Konzil nur hohe Geistlichkeit, Kardinäle und Bischöfe mit den Vertretern der Fürsten zusammenkamen. Der Jude stattete seine Blutsgenossen mit besonderen Vollmachten aus, Kraft derer sie vermochten, in jüdischer Geschicklichkeit, jüdischer Dreistigkeit, jüdischer Geschwätzigkeit, aber auch jüdischer Emsigkeit und Rabbinerrabulistik sehr bald eine bedeutsame Rolle im Kreise der Kirchenfürsten zu spielen, die, selbst ernster Arbeit nicht gewöhnt, sich auch während des Konzils ihrem damals üblichen schwelgerischen Leben hingaben. Das Konzil sollte einen Weg finden, die durch die Reformation eingetretene Kirchen- und Volksspaltung zu beseitigen. Namentlich deutsche Fürsten, auch Katharina von Frankreich, bemühten sich darum. Hatte es schon Karl V. 1530 in Augsburg trotz päpstlicher Sabotage erreicht, einen Frieden zwischen den Konfessionen herbeizuführen, so trat jetzt sein Nachfolger und Bruder Kaiser Ferdinand im gleichen Sinne auf. Er forderte Priesterehe und Verabreichung des Abendmahls, also die Kommunion, in beiderlei Gestalt. Der Jesuit lebte von Glaubensspaltung. War sie beseitigt, so konnte der Orden in den Augen der Päpste unmöglich noch Wert haben. Die beiden spanischen Juden stellten sich scharf jedem Ausgleich entgegen. Sie handelten damit ganz so, wie es auch dem Nutzen ihres Volkes entsprach. Die Juden beseitigten die ihnen drohende Gefahr der Beendigung der Kirchen- und Volksspaltung. Auch jede Reformation der römischen Kirche an Haupt und Gliedern wurde dabei mit ihrem Einfluss verhindert, jede freiere Geistesregung gebannt. Kirche und Glaubenslehre blieben geeignete Hilfsmittel des Jesuitengenerals auch in der Folge. Endlich wussten es die beiden Juden zu erreichen, dass kein Bischof die Möglichkeit habe, sich völkisch zu betätigen. Auch die Bischöfe wollten, wie der Papst, unmittelbar ihr Amt von Gott erhalten. Sie wollten auch Hirten der Herde sein und dem Papste nur eine Stellung einräumen, nach der er der Erste unter ihnen sei. Sie lehnten eine Zwischenübertragung ihres göttlichen Amtes auf sie durch den Papst ab. Dieser sollte auch wie sie selbst die Beschlüsse eines Bischofskonzils über sich anerkennen. Namentlich Frankreich und Spanien unterstützten die Wünsche der Bischöfe, um innerhalb ihrer Staaten vom Papste möglichst unabhängige Kirchen zu haben.